3. Von München nach Eppan. An Professor Ludwig Thuy in München, Mittenwald an der Isar, den 4. Mai. Mein lieber Ludwig, treu einem Schwur, dem goldenen Munde des Morgens gelobt, hatten wir beschlossen, heute früh schon um 8 Uhr abzufahren. Es ist aber doch fast 9:30 geworden. Maßen die Rechnung im bayerischen Hof sehr lang und nicht minder endlos die Kette der Trinkgeldhände war, an der entlang wir uns zu unserem Wagen zu begeben hatten. Diese Abschiedsgirlande wird heute keinem erspart, der in einem Hotel von Rang abgestiegen ist. Nur Amerikaner und Engländer sind mutig genug, mit hoch erhobenen Nasen diesen Händen vorüber zu schreiten, ohne ihnen jede etwas klimpern zu lassen. Wobei sie wie folgt denken: Wir sind hier schon von den beiden schönen Herren Direktoren im Gehrock und Zylinder genugsam geschröpft worden und finden, dass bei solchen Preisen die Direktion ihre Angestellten selber bezahlen könnte. Wir empfindsamen Deutschen aber denken: Die armen Leute. Würden sie wohl die Hände herhalten, wenn sie ordentlich bezahlt wären? Eine Schande ist es ja, dass sie auf unseren guten Willen angewiesen sind, aber es ist halt mal so. Und so lassen wir es klimpern, so gut wir können und meistens mehr als vernünftig wäre. Seine Magnifizenz, der Herr Portier mit der Goldbortenmütze, dieses massige Torornament, mit dem wir so gut wie nichts zu tun hatten, erhält, einer alten Konvenienz gemäß, am meisten, wofür wir die Ehre und das Vergnügen haben, von ihm feierlich salutiert zu werden. Die Hausdiener, die eigentlich viel mehr bekommen sollten, erhalten, gemäß dem sozialen Gesetze, dass man die Leute, die weniger repräsentieren als arbeiten, auch weniger bezahlt, weniger. Desgleichen die Zimmermädchen, die man übrigens besser Zimmermütter nennen sollte, da es Exemplare unter 40 Jahren überhaupt nicht mehr gibt. Offenbar aus Gründen der öffentlichen Moral. Die Zimmerkellner sind auch da, und man bestätigt seine Freude, sie zum Schlusse kennenlernen zu dürfen, gleichfalls durch ein Reichnis. Die Liftboys und Pagen mit ihren knöpfereichen Jacken und koketten Mützen sind zwar noch sehr jung, aber die Trinkgeldreife haben auch sie erreicht, und wir würden ihr Kindergemüt verbittern, wollten wir achtlos an ihnen vorüberschreiten. Der Postbesorger und der Telefonmann, der Droschkenherbeipfeifer und der Jüngling, der uns mit dem riesigen Regenschirm von der Schwelle des Hotels zum Trittbrett der Droschke begleitet hat, wollen auch nicht übersehen sein. Wer ein Herz im Busen hat, tut Geld aus seinem Beutel. Im Grunde aber findet man doch manchmal, dass die herzlosen Engländer und Amerikaner das bessere Teil erwählt haben. Und auf alle Fälle gelobt man sich, künftig Hotels aufzusuchen, die nicht zwei wunderschön von englischen Schneidern bediente Herren Direktoren, sondern einen ganz gewöhnlichen Wirt haben, so einen braven, dicken Herrn, der zum Schluss unsere Hand ergreift und glückliche Reise wünscht. In Mittenwald, wo ich dies schreibe, gibt es noch einen Wirt, aber er hat auch einen Titel. Er ist großherzoglich-luxemburgischer Hoflieferant. Wie das? Weil der alte Luxemburger die hiesigen enormen Jagdgebiete gepachtet hat und alljährlich im Gasthofe zur Post im Mittenwald residiert. Auch jetzt ist er hier. Und sein oberbayerischer Hofdirektor eilt nervös, Trepp auf, Trepp ab, ihm persönlich das Abendessen zu servieren. Nachts um 2, so höre ich mit Staunen, begibt sich die königliche Hoheit auf den Anstand, um punkt 6 Uhr früh wieder im Hause zu erscheinen. Dabei gießt es, als sollte die Isar wieder einmal so voll und wild werden wie vor 2 Jahren, als sie bei euch ein paar Brücken umriss. Vermutlich ist das Jagen im Regen so angenehm wie das Laufwagenfahren bei demselben Wetter. Das ist nämlich wirklich sehr nett, wenn man nur, wie wir, eine gute Wagenplane hat. Wir sind von 8:20 Uhr bis genau 20 Minuten nach 4 Uhr fortwährend im Regen gefahren, abgerechnet 1 Stunde Aufenthalt im Postwirtshause am Walchensee, wo wir zum Mittag aßen, und wir sind gar nicht böse darüber. Besonders schön war die Fahrt über den Kesselberg auf der prächtigen neuen Straße, die auf einer Strecke von 5,5 Kilometer 260 Meter Höhenunterschied überwindet, bis sie mit 861 Meter Höhe ihren höchsten Punkt erreicht. Unser Adlerwagen machte das mit ohne dass unser Führer öfter als 2-3 Mal genötigt gewesen wäre, die kleinste Übersetzung einzuschalten. Man ist wie mit einem Schlage mitten im Hochgebirge, das auch dann seinen großen Reiz hat, wenn die hohen Herrschaften ihr Haupt in Wolken bergen. Und immer dieser herrliche Hochwald, es ist ganz köstlich. Der Walchensee ist von einer ernsten, fast düsteren Schönheit, ein rechter Alpeneinsiedelsee, abgeschlossen von der Welt durch Fels und Wald. Während draußen alles das passierte, was wir Weltgeschichte nennen, berichtet die Chronik über diesen versteckten Winkel nichts weiter als dies, dass einmal im 14. Jahrhundert durch einen Abt von Benedikt Beuern 300 Renken aus dem Kochelsee in den Walchensee eingesetzt wurden und im 16. Jahrhundert 600 Saiblinge. Nur von einer Erscheinung in der Fremde hat dieses trotzige Gewässer Notiz genommen, von dem Erdbeben in Lissabon. Am selben Tage und zur selben Stunde, wo sich dieses begab, ist er in wilde Aufregung geraten. So sehr, dass alle Kähne an seinen Ufern losgerissen wurden. Also berichtet allen Herren Passagiers ein schön geschriebener Chronikauszug vom Ende des 18. Jahrhunderts, der im Postgasthause an der Wand hängt. Und den vielleicht auch Goethe gelesen hat, als er im September 1786 durch Walchensee kam. Das Haus, in dem sich früher die Post von Mittenwald befand, zeigt eine Tafel zur Erinnerung daran, was in ihm der große Wolfgang damals übernachtet hat. Wie zu jener Zeit, so blüht auch jetzt noch hier der Instrumentenbau. Gleich beim Eingang in den Marktflecken fällt die Geigenbauschule auf. Innsbruck im Goldenen Stern, den 5. Mai 1902. In Mittenwald wollten uns die Bauern bange machen, indem sie uns recht vorsorglich Pferde anboten, damit unser Wagen über die Scharnitzer Höhe käme. Da ich mutmaßte, dass dieses Interesse nicht ganz selbstlos sein möchte, dankte ich verbindlichst und wir überließen uns unseren 8 Pferdekräften im Motor. Es regnete noch immer, aber die Berge waren nicht mehr ganz von Wolken verhüllt, so dass wir die großen Massen neuen Schnees sehen konnten, mit denen sie sich in der Nacht bis ziemlich herunter bedeckt hatten. Ich schätze, dass sich der Beherrscher Luxemburgs doch einmal bedenklich erkälten wird, wenn er fortfährt, bei dieser Witterung in den Bergen zu jagen, wie er tatsächlich wieder vergangene Nacht getan hat. Just als wir aufstanden, kehrte er von seinem nächtlichen Weidwerk zurück. Von der Strecke haben wir leider nichts zu sehen bekommen. Vermutlich ist auch diese Art Jagd mehr ein empfindsames Vergnügen für Leute, die ihre Nerven massieren lassen wollen, als dass sie einen wesentlich praktischen Zweck hätte. Unser Motor bekam reichlich zu tun. Er hatte in kurzer Zeit von 913 auf 1180 Meter zu steigen und dabei einmal eine so steile Straße zu nehmen, dass wir es vorzogen, den Wagen um unser Gewicht zu erleichtern und etwa 10 Minuten zu Fuß zu gehen. Der Abstieg nach Innsbruck ist noch erheblicher, da diese Stadt nur 574 Meter hoch liegt. Ohne so ausgezeichnete Bremsvorrichtungen, wie sie unser Adlerwagen hat, wäre die Befahrung eines solchen Gefälles im Automobil eine lebensgefährliche Tollkühnheit. Es ist eine echte Hochgebirgspartie von mächtiger Schönheit. Der Blick geht tief hinunter nach dem Tale der Inn, während rings der Alpenwall gewaltig aufragt. Die Riesenhäupter hatten sich freilich wieder in Wolken gehüllt. Aber manchmal entblößte sich ein schneeiges Gezack in wundervollstem Glanze, während der untere Teil dick umwölkt blieb. Was uns an Menschen begegnete, war urwüchsiges Bergvolk. Leute, denen Wind und Wetter förmlich Holzschnittfalten in die Gesichter gegraben haben. Am Fuße des Berges führte der Weg an der alten Ruine Fragenstein und der schroffen Martinswand vorüber, auf der sich nach der Überlieferung Kaiser Maximilian I. bei einer Gemsjagd verirrt haben soll. Als ihn aber ein Geistlicher in dieser Todesgefahr mit der Absolution versah, indem er ihm von dem gegenüberliegenden Martinsbühel die Hostie zeigte, erschien ein Engel und führte die Majestät wohlbehalten auf die Alpe. In der Maximilianshöhle, wo sich dies begeben haben soll, steht heute ein Kruzifix, das man von unten aus deutlich erblickt. Schwindlige Leute werden, glaube ich, auch in Begleitung von Engeln den Weg nicht riskieren wollen. während er für schwindelfreie Bergsteiger, wie man mir sagt, eine Partie ist, zu der man keinen Führer braucht, weder einen geflügelten noch einen ungeflügelten. Obwohl wir nur einen kurzen Weg zurückgelegt hatten, beschlossen wir, da der Regen immer dichter wurde, in Innsbruck Rast zu machen. Wir sind im Goldenen Stern eingekehrt, einem Gasthaus, in dem nicht Kühe gebildet wird und wo man sich deshalb doppelt wohlfühlt. Dass wir nicht mehr im bayerischen Gebirge sind, merken wir mit Vergnügen an der guten Küche. Ich begreife den Großherzog von Luxemburg durchaus, dass er sich, wenn er nach Mittenwald zur nächtlichen Jagd reist, einen luxemburgischen Koch mitnimmt.